Ich weiß, wo ich geboren bin. Ich weiß, wohin ich gehöre. Ich bin stolz auf mein Vaterland. Das ist, was ich heute schwöre. Die Fahnen gehisst, wie schön es ist, für diese Nation zu marschieren. Die Butzke Wiener, die Haare kalte schon. Ich bin Deutscher, bin hier geboren. Weiße Frauen, deutsches Bier. Schwarz-Weiß-Rot, wir stehen zu dir. Das Land unserer Väter, das Land unserer Vorfahren. Könnt ich vergessen, woher ich komm. Weiße Frauen, deutsches Bier. Schwarz-Weiß-Rot, wir stehen zu dir. Das Land unserer Väter, das Land unserer Vorfahren. Könnt ich vergessen, woher ich komm. Ich weiß, dass ich Arbeiter bin. Ich komm nie an das große Geld. Ich lebe mein Leben so gut es geht, das ist alles, was euch fehlt. Und immer wieder dieselben Lügen über uns und unser Land. Ich scheiße in eure Fratzen, ich bin stolz auf mein Vaterland. Weiße Frauen, deutsches Bier, schwarz-weiß-rot, wir stehen zu dir. Das Land unserer Väter, das Land unserer Vorfahren, könnt nicht vergessen, woher ich komme. Weiße Frauen, deutsches Bier. Schwarz-Weiß-Rot, wir stehen zu dir. Das Land unserer Väter, das Land unserer Vorfahren. Könnt nicht vergessen, woher ich komme.